Ein Geldschein hier, damit ein Antrag schneller behandelt wird. Ein teures Essen dort. Koffer voller Geld, verzweigte Scheinfirmen, Geheimkonten in Steuerparadiesen. Korruption hat viele Gesichter. Der Internationale Währungsfonds hat jetzt Daten aus 180 Ländern ausgewertet. Der zuständige Vizedirektor Paolo Mauro sagte: Korruption schadet dem Wirtschaftswachstum, es schadet Investitionen aus dem Ausland und den Staatseinnahmen, mit denen der öffentliche Sektor funktioniert. Seine Beispielrechnung für Industrieländer: Ein Land, das Korruption effektiv kontrolliert, nimmt 4 Prozentpunkte seines Bruttoinlandsprodukts mehr ein als ein Land mit Korruptionsproblemen. In Entwicklungsländern sieht es ähnlich aus. Weniger Korruption bedeutet also mehr Steuereinnahmen, aber auch bessere Schulabschlüsse oder eine bessere Gesundheitsversorgung. Der Kampf gegen Korruption ist lukrativ. Mauro? Es ist schwierig, aber möglich. Es gibt Georgien und Ruanda, die innerhalb weniger Jahre große Fortschritte gemacht haben. Sie haben ihre Korruption reduziert und einen Aufschwung erlebt. In einem Fall ein 13 Prozentpunkte höheres Bruttoinlandsprodukt. Das war in Georgien. Georgien galt bis 2003 als eines der korruptesten Länder. Dann startete eine neue Regierung eine Kampagne, um das Problem anzugehen. Alexei Alekschwili, früher Finanzminister, erklärte, es habe eine ganze Reihe von Reformen gegeben. Dazu gehörte, dass ein komplexes Steuersystem radikal vereinfacht wurde. Das System der Genehmigungen wurde zusammengestrichen. Weniger Gelegenheit für kleine Bestechungen. Wir haben es Null-Plus-Modell genannt. Wir haben angenommen, es gäbe keine Lizenzen, Genehmigungen und so weiter. Dann haben wir bei Null angefangen und gefragt, wofür brauchen wir Lizenzen oder Genehmigungen? Das war ein wichtiges Signal für öffentliche Einrichtungen, dass sie darüber nachdenken müssen. Dazu habe gehört, die Bürokratie zu verkleinern, damit sie keine unnötigen neuen Regeln wieder einführt. Wichtig auch, Änderungen bei den Beamten. Weg von Seilschaften hin zu Einstellungen, bei denen es auf Fähigkeiten ankommt. Georgiens Erfahrungen passen zu der Liste des IWF, was Länder unternehmen sollen, um Korruption zu bekämpfen. Allerdings sind nicht nur die Länder alleine in der Pflicht, sagte Zain Zeidan von der Afrika-Abteilung des IWF. Er war früher Ministerpräsident von Mauretanien. Es gibt Korruption in vielen Ländern, weil es ausländische Firmen gibt, die dort investieren, die Offizielle bestechen, für Verträge oder um Dinge zu erledigen. Solange es in den Heimatländern keine Regeln dagegen gibt, um das zu verhindern, ist es schwer, etwas zu unternehmen. Der IWF fordert darum mehr internationale Kooperation, zum Beispiel im Rahmen der OECD. Über 40 Länder haben bereits deren Konvention gegen Korruption unterschrieben, darunter auch Deutschland.